Derzeit werden in Südkorea harte Proteste aller Kreise und Schichten gegen die Stationierung von Saat durchgeführt. Im Zusammenhang damit gaben die Funktionäre der zentralen Organisationen des Generalverbandes der Japan-Koreaner am 7. und 8. Juli Stellungnahmen ab. Der Vorsitzende des Vereins der Japan-Koreaner für friedliche Landesvereinigung, der Vorsitzende des Vereins koreanischer Gesellschaftswissenschaftler in Japan und die stellvertretende Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan betonten, die Proteste aller Kreise und Schichten in Südkorea gegen die zwangsweise Saatstationierung durch die USA seien ein gerechter Kampf für die Souveränität und Sicherheit der gesamten Nation. Die Regierungen der USA und Südkoreas sollen das Streben der gesamten koreanischen Nation und die Tendenz zur selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung des Vaterlandes genau einsehen und mit der Stationierung von Saat sofort aufhören.